mehrere Vorträge brauchen, damit wir inshallah ta'ala das durchhaben. Wir werden auf jeden Fall das Wichtigste erwähnen. Ja? Bei Sachen, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt und so, werden wir inshallah ta'ala versuchen, dass wir die wichtigsten Meinungen erwähnen, mit der richtigen Meinung. Ja? Mit der richtigen Meinung oder die auserwählte Meinung, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. Dass wir sagen, es gibt Meinungsverschiedenheit zum Beispiel bei dieser Sache, aber die richtige Meinung ist die und die und die. Und der Grund, wieso wir diese Meinung für richtig auserwählt haben, für stärkere Meinung, warum machen wir das? Wegen den stärkeren Beweisen und so weiter und so weiter. An-Nikah, barakallahu fikum, wie ihr wisst, An-Nikah ist vorgeschrieben mit Koran und mit Sunna und mit Ijma. Es gibt also keine Meinungsverschiedenheit bei den islamischen Gelehrten, dass Nikah, dass die Heirat eine vorgeschriebene Sache ist. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Allah subhanahu wa ta'ala hat sie vorgeschrieben und danach kommt die Meinungsverschiedenheit, ist es wajib zu heiraten oder ist es mustahab zu heiraten? Ja, das sind zwei wichtige, oder besser gesagt, die wichtigsten Meinungen. Aber wir werden dann später erwähnen, inshallah ta'ala, dass der Nikah manchmal wajib ist, manchmal ist der Nikah haram, manchmal ist das Heiraten makruh, manchmal ist es mustahab, wünschenswert, dass du heiratest. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Es unterscheidet sich je nach Situation. Wie gesagt, manchmal ist Heiraten haram, du darfst nicht heiraten. Zum Beispiel, du hast vier Frauen, eine fünfte darfst du nicht heiraten. Haram. Diese Heirat, wenn du eine fünfte Frau heiraten würdest, das wäre ungültig. Ja, verboten. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Oder dass du eine Muschrika heiratest, eine Frau, die Muschrika ist, eine Götzendienerin, ja, dass du heiratest, ist nicht erlaubt. Oder dass du eine Frau heiratest, die Zania ist, ja, eine unzüchtige Frau, die Zina begeht. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ist auch haram, dass du heiratest. Und so weiter und so weiter. Ja? Dazu kommen wir inshallah ta'ala mit Allah subhanahu wa ta'ala Erlaubnis. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a. Und heiratet von den Frauen, also was euch erleichtert worden ist, ja, zu heiraten. Ja, heiratet die Frauen, bei denen ihr also die Möglichkeit und die Gelegenheit habt, sie zu heiraten, mathna wa thulatha wa ruba'a. Zwei Frauen oder drei oder vier. Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Aya beginnt mit zwei Frauen. Heiratet zwei Frauen oder drei oder vier. Ja? Und erst dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihr aber fürchtet, dass ihr ungerecht seid, dann nur eine. Ja? Wenn ihr fürchtet, versteht ihr mich, barakallahu fikum? Deswegen ein Mann, der fürchtet, du hast Angst, du kennst dich ja selbst am besten. Ja? Außer natürlich die Leute, die sich nicht selbst kennengelernt haben, ja? Und lügen sich selber an und sagen, ja, wallahi, ich werde, mashallah, ich werde gerecht sein und so weiter und so weiter. Nein, aber einer, der ehrlich ist mit sich selber und Allah fürchtet und sagt, wallahi, ich glaube, wenn ich noch eine Frau hätte oder noch eine zweite oder noch eine dritte, ich habe Angst, ich wäre ungerecht. Dann ist dir nicht erlaubt, dass du eine zweite heiratest. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ. Wenn ihr aber fürchtet, dass ihr nicht gerecht seid, dann nur eine. Oder أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, oder von den Sklavinnen, die ihr habt. Ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Allah subhanahu wa ta'ala spricht die Gläubigen an, wenn ihr Angst habt. Wenn du Angst hast, du redest, du denkst, subhanallah, Allah wird mich für alles fragen, was ich mache, was ich getan habe. Ja? Du lügst dich nicht selber an und sagst, Wallahi, dass ich eine Frau habe, eine zweite und eine dritte und eine vierte, das ist eine schöne Sache. Nicht nur das. Aus dieser Eier können wir verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dazu aufruft, ja? Er spornt die Gläubigen auf, dass sie mehr Ehe praktizieren. Sonst würde Allah subhanahu wa ta'ala nicht direkt, wenn es sich um Heirat geht, würde Allah subhanahu wa ta'ala nicht sagen, heiratet von den Frauen, ja, die euch erlaubt sind, die ihr heiraten könnt, jeweils zwei, drei oder vier. Wenn ihr aber fürchtet, ungerecht zu sein, dann nur eine oder eure Sklavinnen. Ja? Das ist für euch, das ist für euch besser. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist sowas von sowas von einfach. La hawla wa la quwwata illa billah. Diese Angst vor der Ungerechtigkeit, was ist damit gemeint? Ungerecht. Ja? Auf die Gerechtigkeit oder die Ungerechtigkeit schaut man nur auf die äußerlichen Taten. Ja? Und nicht das, was im Herzen passiert. Ja? Weil welche von den Frauen du mehr liebst, ja? Oder dein Herz sich zu ihr mehr hingezogen fühlt, ja? Das ist eine Sache, die man nicht so einfach kontrollieren kann. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Aber die äußerlichen Sachen, die kannst du kontrollieren. Der kaufe ich etwas, der kaufe ich es auch. Die hat ein Haus irgendwo, ein teures Haus, dann muss die andere das auch das gleiche haben. Ja? Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Die eine lebt in einem Schuppen, dann lebt die andere auch im Schuppen. Versteht ihr mich? Gerecht bei den äußerlichen Sachen. Und das ist was? Ja? Das ist das Materielle oder Finanzielle auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist die das Übernachten bei der Frau. Dass du bei der dass du bei der Frau übernachtest, dass du bei der Zeit bleibst. Ja? Weil tagsüber ist es nicht logisch, dass die Frau zu dir sagt, na, du bleibst heute bei mir. Der Mann muss raus, er muss arbeiten. Er muss Geld verdienen. Die Frau muss nicht Geld verdienen. Versteht ihr mich? Die Frau muss nicht Geld verdienen. Ja? Die Frau muss nicht arbeiten. Und die Frauen sollen auch nicht arbeiten. Warum soll sie arbeiten? Ja? Wenn der Mann arbeiten muss für sie, soll nicht arbeiten. Sie ist für das ganz andere zuständig. Ja? Dem Mann ist es Pflicht, zu arbeiten, Geld zu verdienen, und es ist auch seine Pflicht, dieses Geld für seine Familie auszugeben. Du kannst nicht sagen, ich arbeite jetzt und ja, dann lege ich mir etwas auf die Seite für die schweren Tage, für die schweren Zeiten. Nein, du hast eine Frau und Kinder, oder du hast mehrere Frauen und mehrere Kinder. Das, was du verdient hast, du musst es auch für die ausgeben. Ja? Also in diesen Maßen, in diesen Grenzen. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Bei der Frau ist es ganz anders. Die Frau hat nicht diese Verpflichtungen. Ja? Die Frau ist nicht verpflichtet zu arbeiten. Ja? Oder Geld zu verdienen. Die Frau ist aber verpflichtet, die Sachen im Haus zu ordnen, Nizam zu machen. Was ist Nizam? Ordnung oder Gesetz in dem Sinne. Ja? Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Das macht die Frau. Die Frau ist ja immer im Haus, ja? Dass sie die Kinder erzieht. Was wollen die Kuffar von der Frau, von der muslimischen Frau? Dass sie ihr Haus verlässt und dass sie rausgeht. Wer wird sich dann um die Kinder kümmern, ja, wenn die Frau raus ist und der Mann auch so? Wer wird sich um die Kinder kümmern? Wir kümmern uns um die Kinder. Schick deine Frau raus und geh du raus und gib uns die Kinder, wir werden sie erziehen. Und was wird dann passieren? Die Kinder werden... Sie werden also in die Irre gehen. Versteht ihr mich? Aber wenn eine Frau auf die Kinder bis zu einem bestimmten Alter, ja, die Kinder erzieht und der Mann hilft ihr dabei bis zu einem bestimmten Alter, wenn die Kinder dann groß und stark sind und so, und die Mutter kann sich nicht mehr mit dem Sohn, wie sagt man das, die Kräfte messen, dann ist der Vater dran. Bismillah. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Ja? Das ist ein richtiges System, das die Kuffar zerstören wollen. Wenn wir zum Beispiel bei den, kann man sie orthodox nennen? Na, orthodox nicht. Das klingt irgendwie orthodoxe Christen oder orthodoxe Juden. Die werden sich wahrscheinlich beleidigt fühlen. Sondern die an den, also die Fundamente ihrer Religion halten, ja? Bei denen ist es das Gleiche. Ja? Die Christen können uns nicht sagen, oh, ihr sperrt eure Frauen ein und so. Nein, nein, nein. Ihr achtet auch auf die Sitten. Ja? Auf die Sitten und auf die Ehre der Familie. Ja? Eure Frauen gehen auch nicht raus. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist bei den gläubigen Christen so. Sie passen auf ihre Frauen und auf ihre Kinder auf. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Die können also uns nicht sagen. Diese neuen, sogenannten, die neuen Christen, das sind überhaupt keine Christen. Das sind keine Christen. Das sind Allah Mustan. Ja? Das ist kein Christentum, das ist irgendein Schwachsinn. Atheisten sind das auf jeden Fall. Was wollen sie? Sie wollen, dass die Frau ihr Haus verlässt und dadurch ist was zerstört. Einer der wichtigsten Fundamente der Gesellschaft ist dadurch zerstört. Wer erzieht deine Kinder? Die Kuffar erziehen sie. Das Kind ist, subhanallah, den ganzen Tag wo? In der Schule, von klein aus. Von klein aus, die Mutter arbeitet 8, 9, 10 Stunden, der Vater arbeitet, das Kind ist bei irgendeiner fremden Frau, der ist wurscht, die Erziehung des Kindes. Sie arbeitet für einen Lohn. Sie hat Lohn, sie hat, wie sagt man das, sie hat ein Programm, was sie bekommt von Innenministerium, von Schulministerium, und sie geht nach diesem Programm, ist wurscht, was da drinnen steht. Das, ob da drinnen steht, die Kinder sind von Affen erstanden, nicht die Kinder, sondern die Menschheit allgemein sind von Affen, und das Kind wächst mit dieser Ideologie auf. Ich habe einigen Brüdern vor ein paar Tagen erzählt, ich habe solche Dokumentationen so über Naturereignisse, so über Tiere, keine Ahnung, Meereslebewesen und so weiter, Löwen in Afrika, die Eisschmelze am Nordpol und so weiter und so weiter. Sehr interessante Sachen, wissenschaftliche Sachen. Aber sie haben sehr, sehr viel Geld ausgegeben, um diese Dokumentationen zu machen. Mit einer Sache, die sie jedes Mal versuchen in allen diesen, immer wieder erwähnen sie eine wichtige Sache, das ist eigentlich die wichtigste Sache und die wichtigste Botschaft, die sie Evolution, die sie weitergeben wollen. Schauen Sie, und er sagt, erwähnt irgendein Tier, einen Löwen oder irgendein Lachs und so weiter, und sagt, was nach Millionen Jahren Evolution aus diesen Tieren passiert ist. Zuerst waren die Tiere sozusagen, sie haben nicht gepasst auf dieser Welt. Das Wasser war zu nass, die Luft war zu kalt, das war zu dem, die Bäume waren zu hoch, aber das Tier, als ob alle Tiere ein Tier gewesen sind. Und dann haben sie sich, also wie sagt man das, bestimmten Kontinenten oder Orten, wo sie leben, haben sie sich angepasst. Dieses Tier kletterte auf den Baum und wurde zu Affen. Das andere ging ins Wasser und wurde ein Fisch. Der dritte, keine Ahnung, dann kletterte der Affe wieder vom Baum runter, weil oben nicht so viel Nahrung war und unten schon. Dann wurde er zu einem Menschen. Und so weiter und so weiter. Sachen, die wirklich... Und dein Kind wächst ohne Mutter auf. Die Mutter kommt am Abend, ist kaputt, geht schlafen. Das Kind, jeden Tag, Evolution. Versteht ihr mich, Barakallahu? Und was wird aus deinem Kind? Ein Affe namens Darwin, Charles Darwin. La haula wa la quwwata illa billah. Genau das wollen sie. Der Platz der Frau ist im Haus. Die Frau mischt sich nicht mit den Männern. Und der Mann hat auch... keine Zeit, sich mit irgendwelchen fremden Frauen zu mischen. Und nicht nur das, ein Muslim hat mit fremden Frauen nichts zu tun. In keinem Sinne. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass du mit einer fremden Frau was zu tun hast? Ja. Verschiedene Möglichkeiten. Körperliche, sexuelle, was weiß ich. Ein Muslim hat mit einer fremden Frau nichts zu tun, in keinem Sinne. Nichts. Gar nichts. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und so schützt du deine Ehre und die Ehre anderer Menschen. Versteht ihr mich? La haula wa la quwwata illa billah. Dass wir weitermachen, inshallah ta'ala, wir werden ein Jahr über dieses Thema sprechen. Subhanallah. Weil wir werden dann später, inshallah ta'ala, wir arbeiten auf zwei Büchern. Das eine Buch ist Mulachas al-Fiqhi. Mulachas, wie sagt man Mulachas? Etwas also... Nein. Nicht angepasst. Mulachas, Telchis bedeutet etwas verkürzen, etwas Zusammenfassung. Zusammenfassung des Fiqhs von Sheikh Fawzan. Zusammenfassung des Fiqhs. Die wichtigsten Sachen. Aber vergleichen, das heißt der komparative Fiqh. Fiqhul Muqarin heißt das, der komparative Fiqh. Wir nehmen mehrere Mazahib im Fiqh, die Zahiriyya, und die Hanefiten und die Schafi'iyye und den Mazhab von Abdullah ibn Mubarak und den Mazhab von Sufyan al-Thawri. Und dann nehmen wir diese Mazahib und vergleichen die Meinungen, wie sie eine Ayah oder ein Hadith verstanden haben. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Weil Fiqh heißt was? Verstehen. Ja? Verstehen, Verständnis. Wie versteht man etwas? Allahu Akbar. Die nächste Sache. Wolltest du was sagen? Allah subhanahu wa ta'ala, wie ihr wisst, erwähnt bestimmte Kategorien von Frauen, die haram sind. Ja? Die haram sind zu heiraten. Ja? حرم عليكم امهاتكم وبناتكم وبنات الاخ اخي وبنات الاخت und so weiter und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt bestimmte Kategorien von Frauen, die haram sind, die du nicht heiraten darfst. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum. Danach, also außer diese Frauen, die wir jetzt erwähnt haben, die erwähnt wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum. Alle Frauen nach diesen Frauen, sind euch halal. وَأُهِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِهِينَ. Dass ihr heiraten könnt mit eurem Vermögen. مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِهِينَ. مُحْسِنِينَ bedeutet keusch. غَيْرَ مُسَافِهِينَ ist das Gegenteil von keusch. Dass du ein was bist? Ein schamloser, perverser, unverschämter, unkeuscher, und so weiter und so weiter. Aywa. Wenn ich eine zweite verheirate zum Beispiel, muss ich ihr eine eigene Wohnung zur Verfügung stellen oder ist es auch möglich, dass sie in einer Wohnung zusammenleben? Wallahi, in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam hatten die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, jeder von ihnen hatte ihr eigenes Zimmer. In der Zeit aber hat das als ihre eigene Wohnung galt, als ihre eigene Wohnung. Ja? Die Sahaba, wie waren ihre Wohnungen? Allahu Akbar. Ja? Wenn er sich hinlegte, konnte er seine Beine nicht ausstrecken. Er musste sie, so klein war seine Wohnung. Ja? Versteht ihr, wie war der Klaufik? Und wenn er sich aufstellt, er musste so ein bisschen machen, damit er nicht die Decke berührt. Ja? Versteht ihr mich? Das System ist so. Du arbeitest den ganzen Tag. Dann gehst du in deine Wohnung, in der du dir die Jannah aufgebaut hast. Ja? Du willst mit niemandem was zu tun haben. Ja, du wirst den ganzen Tag so richtig ausgebeutet, fertig gemacht. Du bist selbst schon ein Wolf geworden. Du kämpfst ja mit Löwen Tag für Tag. Dann kommst du am Abend, du willst nur deine Ruhe haben. Bist in einem kleinen Paradies drinnen, weil morgen erwartet dich wieder das Gleiche. Und immer weiter so, Tag für Tag, Tag für Tag. Aber damals nicht. Ja? Die Sahaba brauchten so ein, wie sagt man das, so ein Schlafkammer. Ja? Gehst rein, schläfst. Ja? Entweder du Frau hast, dass euch keiner sieht bei euren Aktivitäten. Ja? Dann gehst du raus und du bist freier Mann. Die Leute warten auf dich. Du hast ja keine Zeit. Du musst arbeiten, du musst in die Moschee gehen, du musst dich um die islamische Umma kümmern. Ja? Du bekommst bestimmte Befehle, hast bestimmte Verpflichtungen. Du bist halas. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Ja? Die Zeiten waren ganz anders. Und die, zweifellos, im islamischen Staat ist alles einfacher. Ist alles einfacher. Ja? Zum Beispiel, wir werden zu der Frage kommen, darf der Vater seine kleine, minderjährige Tochter mit jemandem verheiraten, ja? Mit dem Meher, mit dem er zufrieden ist, ohne ihr Wissen? Darf er das machen oder darf er das nicht machen? Zu dieser Frage werden wir kommen. Ja? Eine wichtige, interessante Frage, die, nachdem wir sie verstanden haben, werden wir sagen, Allahu Akbar, die Reinheit des Islams. Aber die Kuffar werden natürlich sagen, Zwangsheirat, er hat seine Tochter. Nein. Ja? Der Mann, der Vater, weiß, was Männer sind. Ja? Er war ja selber ein Mann. Und er kennt sich und die männliche Spezies, ja? Wie sie sind. Ja? Was das für, mir fehlt der richtige Ausdruck sein können. Ja? So richtige Ratten, so richtige Füchse sein können. Das Mädchen aber nicht. Sie hat an ihm seinen schönen, sportlichen Körper gesehen. Er ist schlank, groß, mashallah, er redet schön, hat einige coole Sprüche drauf und so. Und sie ist alles. Aber sie weiß nicht, was dahinter steckt. Sie weiß nicht, dass sie den Rest ihres Lebens unter einer Regenrinne verbringen wird. Mit ihm zusammen oder alleine, nachdem er sie geschwängert hat. Das weiß der Vater aber sehr gut. Er kennt ja die Männer. Und einer kommt, gibt sich aus. Der Vater schaut ihn sofort durch und sagt, nichts, der ist nichts für dich. Der ist, ging es ein Scharlatan. Ja, jetzt ist er da. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Wenn der Mann alle diese Hadithe bedenkt, die der Prophet Sallam sagt, wenn der Prophet zum Beispiel, alaihi salatu wassalam, sagt, wer seine Tochter mit einem schlechten Mann verheiratet, er hat die Familienbande gebrochen. Ja? Du hast deine Familien, wie sagt man das, Beziehungen zerstört. Subhanallah. Ja? Und du sagst, und das gehört zu den größten Sünden. Zu den größten Sünden, wenn der Prophet Sallam spricht über Sebal Mubikat, über die größten Sünden, und unter anderem über die größten Sünden im Islam, was ist das? Qati'at ar-Rahim, das Brechen oder das Reißen der Familienbande oder der Familienbeziehungen, dass du sie zerstört, dass du sie, einer, der seine Tochter mit einem schlechten Mann verheiratet, hat das gemacht, hat eine große Sünde begangen, zum Beispiel. Ja? Und noch viele andere Sachen. Ein Mann, der gottesfürchtig ist, er würde seine Tochter niemals verheiraten mit jemandem, der, was ist? Ein schlechter Gläubiger. Er würde niemals seine Tochter verheiraten wegen Geld, weil das Geld gehört sowieso nicht ihm, sondern der Frau. Ja? Und von wo soll er wissen, ob die Frau Geld liebt oder nicht? Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Du suchst für deine Tochter einen reichen Mann, dass sie nur einen reichen Mann heiratet. Alles andere ist irrelevant. Ob er, keine Ahnung, ob er ein guter Mu'min ist, ob er gerecht ist und so weiter und so weiter. Andere, nein, du schaust nur, dass er reich ist. Was, wenn das Mädchen Geld überhaupt nicht liebt? Sie steht überhaupt nicht auf Geld. Das ist hier eine unwichtige Sache. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Wir werden inshallah ta'ala zu jedem dieser Sachen inshallah ta'ala kommen, okay? Dass wir nichts überstürzen. Aus dieser zweiten Aya können wir was verstehen? Dass Heirat auch vorgeschrieben ist. Ja? Heirat ist vorgeschrieben. Alle, oder besser gesagt, das ist die Sunna der Propheten gewesen. Das ist die Sunna der Propheten gewesen. Ja? Nennt mir einen Propheten, der nicht verheiratet war. Ja? Isa alaihi salam. Ob Isa verheiratet war oder nicht, das weiß ich nicht. Ja? Allahu alam. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Allahu alam, ob Isa verheiratet war oder nicht. Aber bei allen anderen. Wir haben sogar Beweise, dass manche Propheten waren verheiratet und ihre Frauen waren schlecht, böse Frauen. Wie zum Beispiel die Frauen von Lut alaihi salam. Allahu mustan. Oder mit 100 Frauen. Suleiman a.s. Der Prophet, wir haben also nur zwei erwähnt von Beweisen aus Koran, dass Heirat vorgeschrieben ist. Wir haben vorgeschrieben und Pflicht ist nicht das Gleiche. Vorgeschrieben und Pflicht ist nicht das Gleiche. Vorgeschrieben, das bedeutet, es ist ein Teil der Scharia, aber entweder es ist Wajib oder es ist Mustahab. Eine freiwillige Tat oder eine Pflichttat. Das bedeutet vorgeschrieben. Das werden wir dann später erwähnen, ob es Pflicht ist oder nicht. Jetzt werden wir inshallah ta'ala ein Hadith von den vielen Hadithen erwähnen, die direkt dieses Thema anspricht. Und das ist auch unter anderem ein Hadith in unserem Kapitel, das wir inshallah ta'ala aus Bulughul Maram von Ibn Hajar erwähnen werden. So, über deine Frage, er muss schon zweite Wohnung besorgen, ja? Kommen wir wieder zu deiner Frage. Ich bin abgeschweift. Man schaut die Lage, in der man lebt. Nicht die Lage, sondern den Ort, in dem man lebt. Ja? Und nach dem richtet man sich. Ja? Wenn es üblich ist, dass alle Frauen in einem zentralafrikanischen Dorf in Hütten leben, dann wird sie auch in einer Hütte leben. Wenn es aber üblich ist, dass alle Frauen in Jamboa oder in Jidda am Strand eine Villa haben, dann musst du dich auch bemühen, dass sie das auch, dass sie also zu dieser. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zweizimmerwohnung habe, Schlafzimmer, Wohnzimmer, würdest du das als erlaubt betrachten oder nicht? Natürlich, es gibt Tausende von Menschen, die in einer Zweizimmerwohnung leben. Aber die erste muss auch eine Zweizimmerwohnung haben. Nein, ich meine zusammen. Zwei Frauen in einem Zimmer. Nein, nicht in einem zwei Frauen in einer Wohnung mit zwei Zimmern. In einer Küche auch. Das ist. Wir zweifeln nicht, dass das erlaubt ist, wenn die Frauen damit einverstanden sind. Ja. Wenn die Frau damit einverstanden ist, ist das erlaubt. Wenn die Frau aber nicht damit einverstanden ist, sie sagt, ich will mit dieser Frau keinen Kontakt haben. Ja. Du kannst Full Kontakt haben, wenn du willst, aber ich will keinen Kontakt haben, dann... Das heißt, wenn sie das sogar will oder zum Beispiel... Es ist zweifellos erlaubt. Von Verboten sagt man nichts. Wir reden nur über die Pflichten. Wir reden über die Pflichten. Ja. Sehr oft hat uns also die Tajruba, wie sagt man Tajruba, Erfahrung gezeigt, dass solche Sachen nicht einfach funktionieren. Ja. Allahu Mustan. Da spielen viele Faktoren also eine Rolle. Die Gottesfürchtigkeit des Mannes an erster Stelle, sein Wissen über die Scharia, seine Weisheit, ja, wie er die Frauen also sozusagen behandelt, ja, das ist auf der einen Seite die Eigenschaften des Mannes und auf der anderen Seite die Eigenschaften der Frau. Was will sie mit dieser Heirat? Wieso hat sie geheiratet? Wieso hast du geheiratet? Heirat muss nicht nur Heirat, jede Tat in deinem Leben. Ja? Und Heirat gehört zu den wichtigeren Taten. Ja? Zu den wichtigeren Taten in deinem Leben. Die Tat, diese große Tat, die du begehst, muss etwas mit der islamischen Umma zu tun haben. Ja? Wenn du etwas tust, wegen dir selber, wegen deiner Shahwa, wegen deiner Gelüste, dann den Nützen wird niemand sehen, außer du selbst. Gar nicht. Und was deine Heirat unterscheidet sich nicht viel von den Heiraten der Kuffar. Ja? Aber wenn du mit einem Ziel heiratest, ja? Zum Beispiel du willst keusch bleiben, du willst dich beruhigen, du willst die islamische Umma vergrößern, weil zum Beispiel der Prophet s.a.w. sagt, Tanakahu fa inni mukathiru bikum al-umam yawm al-qiyama. Heiratet, so viel ihr könnt, weil ich werde, ja? Ich werde stolz sein auf die Zahl meiner Umma, Yawmul Qiyamah. Ja? Die Zahl meiner Umma wird viel größer als alle anderen Ummen sein. Wenn Musa a.s. kommt, ja, mit einer großen Menge, die am Horizont ist eine schwarze große Menge, wird Musa a.s. kommen. Ja? Und der Prophet a.s. wird sich wundern, wessen Umma ist das so groß? Ist das meine Umma? Ja? Die wird gar nicht sein, wenn die Umma des Propheten a.s. danach kommt. Ja? Subhanallah. Inshallah ta'ala, dazu kommen wir. Sagt der Prophet s.a.w. Ja, ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ah, falyatazawwaj. Ja, ma'ashar al-shabab, ma'ashar ist Majmua, also eine Gruppe, ihr Gruppe von Jugendlichen. Ja? Wer von euch die Möglichkeit hat zu heiraten, er soll heiraten. Al-ba'ah, man yastati'a minkum al-ba'a, wer diese Ba'a hat, ja? Manche islamischen Gelehrten sagen, damit ist die Eschismo, die männliche Kraft gemeint, oder Potenz. Ja? Wer schon so weit ist, ja? Geschlechtsreif ist und diese natürlichen Triebe hat, der soll heiraten. Das bedeutet Ba'a, er hat die Möglichkeit, das zu machen. Ja? Die anderen sagen, dieses Ba ist die finanzielle Möglichkeit. Wer die finanzielle Möglichkeit hat zu heiraten, er soll heiraten. Aber richtige Meinung ist, und das werden wir später erfahren, ist beides. Oder Möglichkeit in jedem Sinne. Ja? Möglichkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Wie wenn ich zu dir sage, hast du die Möglichkeit zu heiraten? Ja? Was verstehst du unter dem Möglichkeit? Ja? Finanzielle Möglichkeit, dass du eine zum Beispiel Wohnung hast für die Frau. Du wurscht, kannst irgendwo schlafen, aber die Frau braucht ein Dach über dem Kopf und das ist deine Pflicht. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Dass du die Frau ernähren kannst, wie es üblich ist, also für die Muslime in diesem Land, ja? Etwas Mittleres, nicht die Mittelmaß. Also Mittelmaß, nicht die, also die die unterste Schicht und auch nicht die wirklich übertrieben reich sind, ja, über jeden Norm und so weiter. Ja, sondern die mittlere Schicht von den Gläubigen, dass du so lebst, dass du deine Frau so behandelst. Ja? Wenn ich sage, hast du die Möglichkeit zu heiraten, dann meine ich auch damit. Ja? Bist du geschlechtsreif, geht es bei dir oder bist du impotent? Wenn du sagst, ich bin impotent, dann sagen wir, du hast nicht die Möglichkeit zu heiraten. Weil so einer kann nicht heiraten. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und das ist ein Aib. Ein Aib. Nein, Aib bedeutet hier Mängel in dem Sinne. Ja? Du hast was? Eine mangelnde Sache. Eine Sache. Echt? Eine Sache, die hat schwere Mangel. Schwere Mangel, natürlich. Ja? Und du kannst nicht heiraten. Ja? Wenn du heiratest, diese Sache aber nicht erwähnt hast, dass du ein Problem mit dieser Sache hast, die Frau trennt sich von dir. Verstehst du nicht, Barakallahu fikum? Ja? Muss sie sich trennen? Sie muss sich nicht trennen. Okay. Aber in diesem Sinne, sie hat in diesem Fall, sie hat das Recht. Ja. Sie hat das Recht. Da gibt es das. Wenn er das aber vorher erwähnt hat, dass er zu ihr sagt, schau, ich brauche keine Frau in dem Sinne, sondern ich will eine Frau, einen Freund halt haben, mit dem ich Sachen besprechen kann und so, und es ist leichter für mich und so, oder ich habe ein Kind und so, und ich brauche eine Frau, die sich um dieses Kind kümmert, weil einen Vater alleine, das Kind wird sehr, sehr schwer aufwachsen. Was heißt das sehr schwer? Es wird problematisch sein, wenn es keine weibliche Person hat. Ja? Entweder Mutter oder Oma oder Tante und so weiter. Ja? Das ist auch was von der, was? Ja? Von diesen X-Chromosomen bekommt. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Weil wenn das Kind nur mit Männern aufwächst, werden die später, wenn er groß wird, kann man das Schäden mit sich tragen. Ja? Ja? Zum Beispiel, er wird ein Problem mit der Liebe und mit der Zärtlichkeit haben. Ja? Ich sage nicht, er wird nicht normal aufwachsen, wie Yasin Billah, das sagen wir ja nicht. Ja? Sondern er braucht auch das eine weibliche Hand. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Zweifellos. Und dann kommt einer und sagt, schau, wenn du mich heiraten möchtest, ich brauche eine Frau im Haus, aber nicht wegen dieser anderen Sache. Da bin ich schon längst über die... ich bin Pensionist. Und wenn sie sagt, okay, dann hat sie in diesem Fall hat sie nicht das Recht, Scheidung zu verlangen von dem islamischen Qadi. Zweifellos, halas, er hat ihr gesagt. Er hat gesagt, ich habe dieses Problem. Und wenn sie sagt, okay, ich bleibe bei dir, ich heirate dich trotzdem, halas, dann muss sie bei ihm bleiben. Versteht sie mich, Barakallahu fikum? Ja? Aber wenn er einer seiner Mängel verschweigt, dann... Schau, wir reden über Themen, wir reden über Sachen. Ja, wir werden nur über diese Sachen sprechen, inshallah, in der Zukunft. Deswegen, wir sollten nicht voreilig sein, weil wir werden zu viele Informationen tanken, ja, die werden sich dann später irgendwie vermischen. Ja, dann wirst du, was hat das noch einmal bedeutet, wenn ist der Damin Kumulba, wer die Möglichkeit hat zu heiraten, soll es machen? Hat es nur das bedeutet? Das habe ich eh. Aber ich habe zwar keine Euro in der Tasche, aber wurscht. Oder ich bin stinkreich, aber leider habe ich das andere nicht. Was machen wir? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Möglichkeit im allgemeinen Sinne. Wer die Möglichkeit hat zu heiraten, es soll es machen. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aghra lil basar, weil es ist was? Es ist besser für euren Blick, damit ihr könnt dadurch leichter euren Blick senken. Und Allah subhanahu wa ta'ala befehlt im Koran, dass wir unsere Blicke senken. Ja? Allah befehlt dir etwas, aber Allah subhanahu wa ta'ala lässt dich nicht im Stich in dem Sinne, er befehlt dir etwas und dann kannst du jetzt experimentieren, schau was du machst. Nein, sondern er befehlt dir etwas oder er verbietet dir etwas und dann bekommst du die verschiedensten Möglichkeiten, diese Pflicht auf die schönste Art und Weise zu erfüllen. Subhanallah. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الْيَوْمَ أُهِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. Heute wurden euch die Tayyibat für halal erklärt. Tayyib bedeutet etwas Schönes. Hier ist was gemeint? Die Speisen. Darüber haben wir in vorigen Vorträgen geredet. Ja? Allah erklärt euch die schönen, die guten Speisen für halal. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht dieses Rechtsspruch gesprochen. Die schönen Sachen sind ja halal und fertig. Und jetzt zerbrichst du dir den Kopf. Was bedeutet schön? Was ist schön? Marihuana ist schön, zum Beispiel. Ja? Schweineleber ist schön. Schweinekoteletten sind schön. Nein, versteht ihr mich bei der Galafikum? Allah erklärt dir was. Danach erklärt Allah dir, was ist das Schöne? Ja? Versteht ihr mich bei der Galafikum? Welche Tiere gehören zu diesen schönen Sachen? Welche Speisen gehören zu diesen Speisen? Damit du nicht den Kopf zerbrechen kannst. Hast alles vor dir. Mashallah, tabarakallah. Ja? Versteht ihr mich? Alhamdulillah. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Thema. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt dir, dass du den Blick senkst. Dann befiehlt er dir, dass du heiratest, wenn du die Möglichkeit hast, weil das wird dir sehr erleichtern, dass du deinen Blick senkst. Ja? Der Prophet eines Tages kam nach Hause, also er hat sich beeilt. Ja? Die Sahaba, Ridwanullahi alaihim, sagen, als er wieder rausgekommen ist, hat Wasser aus seinem Kopf getropft. Er hat sich geduscht, alaihi salatu wassalam. Ja? Was sagte der Prophet, wenn irgendeiner von euch irgendwas draußen sieht, dann soll er zu seiner Frau kommen, das wird er bei seiner Frau finden. Ja? Versteht ihr die Geschichte? Wieso hat der Prophet sich beeilt und wieso waren seine Haare nass, als er rausgekommen ist? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Wenn du irgendwas draußen siehst, irgendwas, einen Finger, einen Gelenk, ja? Sagst du, subhanallah, was für eine schöne Hand. Ja? Sagst du es nicht, aber wenn du es dir denkst, geh nach Hause, du wirst das Gleiche finden. Versteht ihr mich? Es kann nichts anderes sein. Es ist nur Fleisch und Blut. Und morgen totes Fleisch. Und übermorgen Ramim. Wie sagt man Ramim? Also Staub. Ja? Staub. Es wird nur Staub bleiben. Das ist das Gleiche. Ja? Gibt es eine Frau aus Gold? Ja? Es gibt zwei Arten von weiblichen Geschöpfen. Die eine sind Hurutin, die Hur der Tin aus Erde, und die anderen sind die Hur al-Ain. Ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ja? Das eine ist nur ein, wie soll ich sagen, nur ein Vorgeschmack, ja? Auf das, was im Paradies kommen wird. La hawla wa la quwwata illa billah. Und der Prophet sagt, ma la aynun ra'at. Das Auge hat so etwas nicht gesehen. Ja? Wa la udhunun samiat. Und das Ohr hat so etwas Schönes nie gehört. Wa la khatara ala kalbi bashar. Und einem menschlichen Verstand konnte die Schönheit des Paradieses gar nicht einfallen. Ja? Lass uns über irgendeine Frucht im Paradies sprechen. Irgendeine. Nennst du irgendeine Frucht? Apfel. Apfel, barakallahu fikum. Granatapfel? Dieses Granat vorne ist ein bisschen gefährlich. Was du in deinem Kopf alles hast. Ja, Mudelin ist es ja auch. Mudelin ist der Apfel. Du sagst das. Apfel. Wie sieht Apfel in Jenna aus? Ja? Wir können alle Meinungen in dieser Welt sammeln. Es ist nicht so, wie die Leute sich das vorstellen können. Das Schönste, was du dir vorstellen kannst. Ja? Du bist jetzt überdurchschnittlich, bist du intelligent und mashallah, richtiger Intellektuell und so. Du stellst dir vor, einen Apfel, ja, in deinen schönsten Träumen. Du schreibst darüber, was weiß ich, ein Buch oder 10 Bücher. Und beschreibst diesen Apfel da drinnen. Es ist trotzdem nicht so schön, wie du es beschrieben hast. Es ist ma khatara ala kalbi bashar. Dem menschlichen Verstand oder dem Herzen konnte die Schönheit des Paradieses nicht einmal einfallen in den schönsten Träumen. So ist es im Paradies. Subhanallah. Aywa. Fa innahu aghda lil basar wa ahsanu lil farj. Und es ist was? Es ist besser. Oder dadurch wird es euch leichter fallen, ja, euren, wie sagt man das, Gelüsten oder Geschlechtsteil zu schützen, ja, oder zu bändigen, barakallahu fikum. Wird es dir leichter fallen? Ja? Du, Alhamdulillah. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Dieses eine Problem hast du gelöst und jetzt konzentrierst du dich auf wichtige Sachen. Wichtigere Sachen, sagen wir mal. Ja? Arbeit, viele andere Sachen, die diese islamische Umma. Hilfst mir, Allahu Akbar. Nötig und so weiter, subhanallah, Angelegenheiten der islamischen Umma. Wichtigere Sachen als das. Mit einer Frau geht es nicht, also, zu zwei Frauen. Dann wird es gehen. Mit zwei geht es nicht, mit drei. Mit drei geht es nicht, mit vier. Mit vier, inshallah, dann wird es gehen. Es geht nicht mit vier. Hast du, inshallah, Sklavinnen und so weiter und so weiter. Das ist etwas ganz anderes. Aber wir reden nicht über, wir reden nicht über die Sahaba. Wir reden nicht über die früheren Zeiten. Wir reden über uns. Alas, eine. Wir schon, inshallah, da. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So wie viel man Sabr nur braucht. Aber Alhamdulillah, das ist schöner Sabr. Alas, wa ahsanu al-fajr, und es wird euch leichter fallen, euren Geschlechtsorgan zu schützen, zu bändigen, damit du nicht. Allah subhanahu wa ta'ala verbietet dir Zina. Und nicht nur das, Allah droht dir mit einer Strafe. Weltliche und Strafe in der Akhira. Aber auf der anderen Seite, subhanahu wa ta'ala, gibt dir Allah subhanahu wa ta'ala einen Ausweg, Lösung für dieses Problem. Und das ist was? Das ist Heirat. Heiratest. Und hast dann kein Problem mit dieser Sache. Verstehst du mich? Barakallahu fikum. Nein. Und in diesem anderen Hadith, den wir vorhin erwähnt haben, sagt der Prophet Sallallahu alaihi wasallam: "Tazawwaju fa inni mukathiru bikum al-umam yawm al-qiyamah." Heiratet, heiratet. Sind direkt im ersten Hadith und im zweiten Hadith sind zwei Befehle. Also der Prophet Sallallahu alaihi wasallam direkt, er befehlt direkt. In dem ersten Hadith befehlt der Prophet Sallallahu alaihi wasallam den Jugendlichen zu heiraten und erwähnt Voraussetzungen. Wenn sie sie haben, dann sollen sie heiraten. Und das ist die Möglichkeit. Und in anderen Hadith erwähnt der Prophet, er befehlt wieder, heiratet, aber er erwähnt was? Die Weisheit, wieso? Tazawwaju fa inni mukathiru al-umam. Yawm al-qiyamah, heiratet, weil ich werde mit eurer Zahl, ich werde stolz sein mit Überzahl meiner Umma. Über die anderen Ummen, die Yawm al-Qiyamah sein werden. Aus dem ersten und dem zweiten Hadith können wir also was rausziehen? Zwei Befehle. Und Befehl bedeutet Pflicht. Barakallahu fikum. Deswegen sagen die meisten Hanabila, das Heiraten ist Pflicht. Das Heiraten ist Pflicht, weil der Prophet befehlt den Jugendlichen zu heiraten und ganz besonders den Jugendlichen, weil die Triebe, die Shahwa, ist bei einem Jugendlichen viel stärker als bei einem alten Mann. Und wenn ich sage Jugendlicher, dann meine ich nicht von 17 bis 20. Deshalb ist auch die Strafe bei einem alten Mann zum Beispiel größer, wenn es ihnen begeht, als bei einem Shabab. Bei einem Verheirateten. Ja, bei einem Verheirateten ist die Strafe, ihr wisst schon was, und bei einem, der nie geheiratet hat, ist die Strafe natürlich viel weniger. Ich wollte eine wichtige Sache sagen, aber jetzt habe ich es vergessen. Hasbunallahu. Wir nehmen Lökil. Worüber habe ich gesprochen? Und dann wurde ich unterbrochen. Von jemandem. Ich werde nicht seinen Namen nennen, ich werde ihn nur anschauen. Wenn wir ein Alter von 17 bis 20 gehen. Nein, wenn wir sagen ein Shabab, ein Jugendlicher, bedeutet nicht Jugendlicher ist einer von 17, sondern viel mehr. 30, ist man noch ein jugendlicher Habibi? Ich bin 30, deswegen versuche ich nicht da reinzuschleusen noch. Wie alt werden die Leute in Jannah sein? 33. Wieso? Weil das ist die schönste, die beste, das beste Alter. Das ist das beste Alter. Auf jeden Fall, bei einem Jugendlichen ist die Schärfe viel stärker als bei älteren Leuten. Deswegen spricht der Professor nämlich ganz besonders die an. Ganz besonders spricht er die Jugendlichen an, zu heiraten. Heiratet und befehlt ihnen. Aber wir werden dann später sehen, dieser Befehl, die richtigere und bessere Meinung ist, nicht, dass es unbedingt Pflicht ist, sondern Pflicht, das Heiraten ist Pflicht für bestimmte Kategorien von Menschen und für andere ist es Haram und in manchen Fällen ist es Makruh, unerwünscht und bei manchen, in manchen Fällen ist es was? Erwünschenswert, Haram haben wir gesagt. Es ist erwünschenswert, dass du, es ist besser, dass wenn du heiratest. Warum? Du heiratest und inshallah ta'ala, Kinder kommen auf die Welt. Du kannst dich zwar kontrollieren oder hast noch eine Frau, aber dass du eine zweite heiratest und eine dritte und eine vierte, hast die finanzielle Möglichkeit, bist ein gerechter Mann. Alhamdulillah, Umma braucht Leute. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Umma braucht mehr Leute. Umma braucht Leute wie Hamza und wie Ali und wie Omar und Abu Bakr und so weiter und so weiter. Versteht ihr mich, Barakallahu? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aya, wollen wir weiter? Geht nicht mehr. Alas, wir hören hier auf. Nächstes Mal werden wir mit Allahs Erlaubnis über die Vorzüge der Heirat sprechen. Zum Beispiel, wenn du heiratest, was sind da Vorzüge? Ja? Wie reden die Kuffar über die Heirat? Ja, so Gefängnis. Total, wie sagt man das? Negativ. Ja? Ja. Allah, als du geheiratet hast an dem Tag, das wäre das gleiche als... Sie feiern ja noch die Freiheit, wo du Billah eingegangen vor heiratest. Allah muss ja, sie bringen dich vor, alles. Es geht eh gleich weiter mit Köpfen. Ja, la hawla wa la quwwata illa billah. Wir werden sehen, wie die, oder besser gesagt, wir werden einige Beispiele erwähnen, wie die Kuffar über die Heirat denken. Kuffar in unserer Zeit natürlich. Ja? Inshallah werden wir erwähnen. Aber wir werden nicht viel damit Zeit verschwenden, weil wir wissen, sogar diese Sache, die natürlichste Sache des Menschen, sogar das haben sie geschafft zu verderben oder den Sinn zu zerstören, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu fikum. Wir haben leider kein Hadith aus unserem Buch erwähnt. Wir haben zwar den Hadith erwähnt, aber die Fiqh-Regeln, wir haben keine von den Fiqh-Regeln erwähnt, die werden wir inshallah ta'ala erwähnen mit Allahs tabarik ta'ala Erlaubnis in den nächsten Vorträgen. Auf jeden Fall, dieses Thema wird mehr Zeit. Es wird mehr Zeit brauchen, dass wir dieses Thema hinter uns haben. Bis nun. كيف أنزعه كيف أنزعه